Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zum Soundcheck. Heute die Renaissance des Elektro oder wie die schwarze Musik Kraftwerk entdeckte. Am Mikrofon ist Thomas Elbern.